schwarze Milch der Frühe. Wir trinken sie abends. Wir trinken sie mittags und morgens. Wir trinken sie nachts. Wir trinken und trinken. Da liegt man nicht eng. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreibt. Wenn es dunkelt nach Deutschland, ein goldenes Haar, Margarete. Er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne, er pfeift seine Rüden herbei. Er fand seine Juden hervor und er schaut ein Grab der Erde. Er befiehlt und spielt nun auf zum Tanz. Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nach. Wir trinken dich aus und wir trinken dich aus. Wir trinken das Kajak. Ein Mann wohnt im Haus, der spielt mit den Schlangen, der schreit. Schreibt, wenn es dunkel nach Deutschland ein goldenes Haar, Margarete. Sein aschenes Haar, wir schaufeln ein Grab in die Lüfte. Denn da liegt man nicht eng. Ihr einen und anderen singet und spielt. Er greift nur den weißen Abdur, der schlingt, seine Augen sind blau. Dein aschenes Haar, Sulamit, er spielt mit den Schlangen. Er ruft, spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Er ruft, streicht dunkler die Geigen, und dann steigt er als Rauch in die Luft. Er hat ja die Rauch in den Wolken, da liegt man nicht eng. Meister aus Deutschland. Dein goldenes Haar, Margarete.